Ebenfalls Sonntag spielt Hugo Reyes and the True Spirit im Knust, sind da schon fast Stammgäste dort, und hat ein Konzert im Pudels, und zwar in der Reihe American Offline, wo die Herren von MFOC, also Music for Our Children, amerikanische Künstler einladen, die im Rahmen experimentelle Elektronik und Breakbeats zu Hause sind. Und diesmal ist Fingernail zu Gast am Sonntag im Pudels, und von Fingernail haben wir ein Stück für euch, das heißt No Eyes, No Matter. Sicherlich nicht ganz repräsentativ für den Künstler Fingernail, aber trotzdem, wie gesagt, Fingernail ist im Pudel zu sehen und zu hören am Sonntag, den 10.06. Ja, das Ganze übrigens gerade von einer Compilation, American Breakbeat heißt die, wo viele Künstler, amerikanische und kanadische, versammelt sind, die ja im Bereich elektronische Musik zu Hause sind. Unter anderem sind dabei Matt Moss, Lesser, dann Kid 606, Designer auch, also Casey Rice, David Christian und so weiter und so fort, und eben gehört halt Fingernail, die am Sonntag im Pudels live sind. Dann kommen wir zu Montag, den 11.06., und dort spielen Flowchart in Astra-Stube. Flowchart, das ist ein Projekt aus Amerika von Sean O'Neill heißt der, zusammen mit Erin Anderson. Die haben früher eigentlich mehr so gitarrenorientierte Musik gemacht, à la Stereolab auf den ersten ein, zwei Platten, sind dann immer poppiger geworden, also, und dann irgendwie aber auch elektronischer, und jetzt machen sie eigentlich nur noch Elektronik, muss man leider sagen, denn die alten Sachen haben mir besser gefallen. Wir haben zwei Stücke von Flowchart, erstmal das Stück Mandarine. Flowchart waren das mit dem Stück Mandarin. Ein Remix übrigens, der auf einer Maxi veröffentlicht worden ist. Und wir haben noch ein neueres Stück von der Band. Und zwar wird sie eine CD rausbringen die nächsten Tage. Wish Warm heißt die. Und davon haben wir schon mal ein Stück. Und die Band spielt, wie gesagt, am nächsten Montag. Das ist dann der 11.06. in der Astra-Stube. What are you hungry for? Thank you. Okay, das sind Flowchart, die am nächsten Montag, den 11.06. in der Astra-Stube spielen. So, dann noch eine Release-Party als Hinweis für euch. Und zwar gibt es jetzt ein Tribute-Album für die Band. Na, wie ist sie noch gleich? Turbo Negro. Turbo Negro, genau. Wahrscheinlich eine der einflussreichsten europäischen Punk-Bands aus, ja, aus Europa, wie gesagt, aus Norwegen, glaube ich. Norwegen oder Finnland? Ja, ich glaube, aus Norwegen kommen die. Die haben 5 Alben, glaube ich, aufgenommen, haben sich dann 1998 aufgelöst. Und jetzt gibt es ein Tribute-Album, Alpha Motherfuckers heißt das, wo viele bekannte und unbekannte Bands drauf sind. Die bekannteren sind Therapy, dann Queens of the Stone Age und so weiter und so fort und ganz viele Unbekannte. Und da gibt es eine Release-Party, die ist am nächsten Samstag, den 9.6. im Schlachthof. Dort werden 3 Bands spielen, die halt Turbo Negro Songs covern werden. Dann werden die Original-Bandmitglieder anwesend sein und hinterher noch Platten auflegen. Also kann vielleicht ganz nett werden. Und ja, um das ein bisschen hier anzukündigen, spielen wir Motor Psycho, also für mich das beste Stück auf diesem Album, mit dem Stück He's a Grunge War. We'll be right back. girl is about to die. Turned blue in the locker room, got too high. Shot his smack right in his fucking eye. He's a brunch whore, and he knows what he likes. Black leather man on motorbikes. No self-respect, except for the action. $1 million satisfaction. He's a brunch whore. We'll be right back. war eine Gruppe mit dem humoristischen Bandnamen Imitation Electric Piano. Und den Titel, den wir gerade gehört haben, hieß The Sidecar Register. Die Imitation Electric Piano haben diese EP rausgebracht auf dem Duophonic Label. Das ist das Label von Stereolab. Von Stereolab haben wir lange nichts mehr gehört, aber zumindest bringen sie noch die ein oder andere Platte von anderen Bands heraus. Ist ja auch nicht schlecht. Die nächste Gruppe kommt aus den Staaten. The Mercury Program heißen die, spielen dort in der ersten Post-Rock-Liga, würde ich sagen. Die haben eine neue EP raus. All the Suits Began to Fall Off, davon das schöne Stück The Secret to Quiet. Secret to Quiet, das waren also The Mercury Program, diese Band aus New York, glaube ich, gehören sicherlich nicht zum schlechtesten. Mir gefällt das ganz gut. Ihr hört immer noch den Sunday Service hier auf FSK 93,0 MHz und 1,4 im Kabel. Ihr könnt unsere Playlist abonnieren per E-Mail unter fsksundayservice@yahoo.de. Schickt uns eine Mail, dann geht die wöchentlich an euch raus. Und weiter geht's mit einer Künstlerin aus Spanien, die heißt Irene Rodriguez Tremblay, ist eigentlich englischer Abstammung oder zumindest ist Englisch ihre Muttersprache und hat jetzt ein EP rausgebracht unter dem Künstlernamen Aroa, und hier braucht sie nicht zu verstecken hinter Leuten wie Tara Jane O'Neill oder Mary Lou Lord. Wir hören von der Dame das Stück Come Home. Auch sehr schön. Come Home hieß das Stück von Aroa, und auf dieser Platte sind dann tatsächlich auch nicht alle Stücke nur auf Englisch, sondern auch einige auf Spanisch gesungen. Die gibt es dann vielleicht das nächste Mal bei uns hier beim Sunday Service zu hören. Als nächstes die neue Single der Computer Jockeys, die mich total vom Hocker haut, wenn ihr mich fragt. Und Become heißt das Stück. Thank you. kamen, das waren die Computer Jockeys. Wir gehen jetzt musikalisch nach San Francisco. Aus dieser Stadt kommen nämlich Swell. Die Band gibt es seit 1990 und sie haben jetzt nach 2 Jahren Pause ein neues Album draußen, Everybody Wants to Know, ihr 6. Und davon hören wir das Stück This Story. Hier kommt Swell. Waren das eigentlich unverkennbar. Ich glaube, die Band wird ihren Stil auch nie ändern. Das ist auch okay so irgendwie. Der nächste Interpret kommt wiederum aus den Staaten. Wolf Colonel ist das von seinem Album The Castle. Hören wir das Stück The Island Guerrilla. Und Wolf Colonel spielt auch in Hamburg und zwar am 24.06. im Hafenklang. We'll be right back. also mit The Almond Guerrilla und der Herr ist live zu sehen, ich sag's nochmal, am 24.06. im Hafenklang. So, die nächste Band kommt auch wiederum aus San Francisco und heißt The Jim Joshi Pile Up, haben eine CD rausgebracht mit dem Titel It's Winter Here, passt nicht ganz zur Jahreszeit, aber egal, und erinnert musikalisch sehr an Bands wie Pedro the Lion und ähnlichem, Badhead vielleicht auch manchmal dabei, und ja, wir hören das erste Stück dieser CD, das heißt Jetzt mit Judin. I could twist that meaning around. Jetzt mit Jodin, also mit Jod im Prinzip, hieß dieses Stück von der Band The Jim Joshi Pileup. Der französische Arrangeur und Komponist Bertrand Burgala hat eine neue Platte auf den Markt gebracht. Er selbst nennt sie jetzt nur einfach Bertrand und die Platte heißt The Sound of Music. Und das Stück, das wir jetzt hören, heißt OK Scorpios. Das war also Bertrand mit OK Scorpios. Rebecca Gates, die ehemalige Sängerin des By Nanes, hat eine sehr schöne Platte gemacht. Ruby Sirius heißt die. Hatten wir letzte Woche auch schon bei uns im Sunday Service gespielt. Und jetzt hören wir noch ein Stück von Rebecca Gates, nämlich In a Star Orbit. wir hörten Rebecca Gates mit dem Titel In a Star Orbit. So, zwei Stücke noch. Das vorletzte kommt von Adam Wirt, der hat ein LP rausgebracht auf Sonic, dem Maus und Mars Label, die heißt Nine Types of Ambiguity. Da war das Stück Codfish Dada. Thank you. Das war Word aus London mit dem Stück Codfish Dada. Das war auch der Sunday Service für heute auf FSK. Ihr könnt FSK unterstützen, und zwar könnt ihr Fördermitglied werden, damit wir hier weiterhin ein gesichertes Programm haben. Wir sind auf eure Spenden angewiesen. Ruft an unter 434324, 434324. Ihr könnt auch unsere Playlist abonnieren hier vom Sunday Service, und zwar per E-Mail. Schickt uns eine Mail an fsksundayservice@yahoo.de, fsksundayservice@yahoo.de. So, zum Schluss noch ein Künstler, der nächste Woche bei uns hier im Live im Studio sein wird. Und ja, zwar lohnt sich auf jeden Fall, nächste Woche wieder einzuschalten. Dann ist nämlich der Herr von den Pearlfishers zu Gast im Studio. Der heißt David Scott. Bringt höchstwahrscheinlich auch seine Gitarre mit und wird ein paar Sachen live hier zum Besten tragen. Und wir hören ein Stück von der Band, das heißt The Vampires of Chameleon. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral.